Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will be going into a new topic. Amen. Heute gehen wir in ein neues Thema. We'll be going to what is called principles. Es geht um Prinzipien. Principles. Prinzipien. Actually, we want to teach about the principles of success in Christ's world. Die Prinzipien von Erfolg in der Welt von Christus. The principles of success. Die Prinzipien des Erfolges of Christ's kingdom. Im Königreich von Christus. Praise the Lord. Halleluja. But we cannot understand it properly. Aber das werden wir nicht richtig verstehen können. Without knowing the definition of principle. Bis wir wirklich verstehen, was Prinzipien bedeutet. Definition of success. Was Erfolg bedeutet. What principles mean in Christ's kingdom. Was Prinzip bedeutet im Königreich Gottes. And what success mean. Und was Erfolg in bedeutet world, im amen. Königreich von Christus. Praise the Lord. Halleluja. So today we'll be going into the principles. Heute geht es um die Prinzipien. Amen. Amen. What is principle? Was ist ein Prinzip? Principles are the foundational law by which on which everything stands. Prinzipien sind Grundgesetze, auf denen alles steht. Foundational laws. Grundgesetze. By which on which everything stands. Auf die alles stehen. The pillar that holds everything. Die Säule, die alles festhält. Amen. Amen. The rock, you see. Der Fels. The pillar, the backbone. The backbone of everything. Das backbone. Rückgrat von allem. It's called principles. Das heißt Prinzipien. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, you must not violate principle. You are not to violate principle. Prinzipien darf man nicht. That's law. Principle brechen. Is also called law. Prinzipien the laws Gesetze. Of Christ. Amen. Amen. The principles of Christ. Prinzipien amen. Von Christus. God has his laws. Gott hat seine Gesetze. And Jesus has his laws. Und Jesus hat seine Gesetze. You know, there's a separation here. I said God has his own principles. Gott hat seine Prinzipien. And Jesus also have his own principles. Und Jesus hat auch seine eigenen Prinzipien. You know, when it comes to some places, you have to separate God from Jesus. An manchen Stellen musst du Gott von Jesus trennen. If you read John, let me just quickly give you John 17. Johannes 17. Vers 3. Johannes 17, Vers 3. And John 14. Verse 1. Okay. So first of all, go to John 17. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. John 17. Johannes 17. Verse 3. Vers 3. Look at what Jesus said here. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Here Jesus is separating God from himself. Jesus trennt Gott von sich selbst hier. You understand? He said, he did not say, know me. He said, you are to know the true God. Er hat hier nicht gesagt, erkenne mich, sondern erkenne and den wahren Gott. And Jesus Christ. You see? Und Jesus Christus. There's separation there. Ist and if you go to John 1. Johannes amen. 1. Praise the Lord. Hallelujah. Why is there separation? Weshalb ist da eine Trennung? Because of the Old Testament. Wie in dem Alten Testament. The New Testament. Dem Neuen Amen. Testament. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 14. Johannes 14. John 14. Johannes 14:1. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Can you see two there? Two. You know, it's, you said you believe in God. Now believe also an Gott in me. Und glaubt an mich. Praise the Lord. Hallelujah. Why? Because of the Old and the New Testament. Wegen dem Alten und dem Neuen Testament. You have to know the difference. Du musst den Unterschied kennen. The new fulfilled the old. Das Neue erfüllt das Alte. The old never fulfilled the new. Aber das Alte erfüllt nicht das Neue. If you are under the old, you are under Moses. Wenn du unter dem Alten lebst, lebst du unter Mose. In John 1, go to John 1. Amen. Praise the Lord. Amen. If you are under the old, you are under Moses. Wenn du unter dem Alten stehst, bist du unter Mose. But under the new is under Christ. Aber unter dem Neuen bist du in Christus. This verse 17. Johannes 1:17. He said, for the law was given by Moses. You see it there. But grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, these two, the laws that came by Moses. Die Gesetze, die durch Mose kamen. The law that was given by Moses. Das Gesetz, was durch Mose kam. It did not come from Moses, but from the true God. Es kam nicht von Mose, sondern vom wahrhaftigen Gott. Who understand it? Praise the Lord. Yeah. The laws did not come from Moses, but from the true God. Die Gesetze kamen nicht von Mose, aber vom wahren Gott. But it cannot fulfill the new. Aber es kann das Neue nicht erfüllen. That is why flesh and blood cannot inherit. Deswegen können Fleisch und Blut das Königreich von Christus nicht erben. Deswegen geht es auch nicht um das Gute, was du tust. It is not the good you do for people. Das Gute, was du für Menschen machst. The good you do for God. Oder für Gott. Or the good you do for yourself. Oder für dich selbst. You know, some will say, I have been praying and fasting. Leute sagen, ich habe schon lange gefastet und lange gebetet. Why? Am I still like this? Wieso bin ich immer noch so wie why ich is my life? Why are things not working for wieso me? Funktioniert mein Leben nicht? You see, I fast and fast, I do good, I do. You just tell me. You are just telling me why it's not working. Aber du erzählst mir gerade, was the reason nicht why it's not working for you. Because you are not the savior. Weil du eben nicht der Retter you bist. You are saying about yourself. Du redest die ganze Zeit von dir what selbst. You have done. Was du schon gemacht for hast. For people, for yourself or for God. Für Leute, für dich und für Gott. It doesn't matter. Aber es ist egal. It can never save und das kann ich nicht retten. You are just telling me the reason why it's not even du working erklärst mir for gerade, you. Weshalb es für dich nicht funktioniert. What will work for you. Das, was für dich it's funktioniert, Jesus did for ist, was you. Jesus für dich getan amen. Hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, these two, they are separated. Die zwei sind getrennt. God have his own laws. Gott hat seine eigenen Gesetze. And Jesus have his own laws. Und Jesus hat seine eigenen Gesetze. And God's law never fulfilled Jesus' law. Und die Gesetze von Gott erfüllen die Gesetze von Jesus nicht. But Jesus' law fulfilled God's law. Aber die Gesetze von Jesus erfüllen Gottes just Gesetze. Like Matthew 5 said. Genau wie es in Matthäus 5 Jesus steht. Said, I came to fulfill the law. Hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Praise the Lord. Halleluja. I came to fulfill the law. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. No need for you to fulfill the law. Du musst das Gesetz nicht mehr erfüllen. Because I have fulfilled it. Denn ich habe es erfüllt. All you need to do is see me. Du musst nur auf mich sehen. All you need to do is believe me. An mich glauben. All you need to do is trust me. Mir vertrauen. Rest on me. Dich depend auf mich on me. Dich auf mich verlassen. Value me. Mich wertschätzen. Let your motive be me alone. Zulass es dein Motiv. Get it. Ich allein praise bin Jesus allein. The Lord. And that's why, you know, we are not afraid of don't sin, don't lie, don't steal. Also haben wir keine Angst vor der natürlichen Sünde. Because once you are in Christ, you don't even remember bist, those things. Du understand? If the light is on, there is no darkness. Es ist keine Dunkelheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at Romans 8. Let us go to Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Romans 8. said, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. The laws. Amen. Amen. The law of the spirit of life in Christ Jesus. That is Christ's law, Christ's principles. Die Gesetze von den Prinzipien von Christus. Yeah. Because it's half on it. I don't know. Oof, no? Mm-hmm. It is not in this one. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. This can't remove the because okay, you cannot remove it. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Because someone is phone and ask. I will even place being on Sunday, I will play what people are, what they always, the question they ask, always, so that you can hear them. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It said, for the laws of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Romans 8. Verse 2. The law of sin and death. You know, when we hear the law of sin and death, wenn our mind, von Leben und Tod hören, our mind goes straight to Satan. Denken wir an den Teufel. Go straight to the natural world. Geht zur natürlichen Welt. Because we have heard or we are just here, we are hearing sin and death. Und Tod. But this law of sin and death is not just of the natural world alone. Aber diese, it's not coming from Satan alone. Kommt nicht nur vom Teufel. It's coming from the true God. Es kommt vom wahrhaftigen Gott. The laws of Moses is the law of sin and death. Die Gesetze von Sünde und Tod. Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. You know, when you hear this, the law of sin and death, your mind goes straight to Satan. Wenn du das Gesetz von Sünde und Tod hörst, denkst du direkt an den Teufel. But it is true that Satan's laws are laws of sin and death. Stimmt, die Gesetze vom Teufel sind Sünde und Tod. But God's law also are laws of sin and death. Sind auch Gesetze von Sünde und Tod. The Ten Commandments. Die Zehn Gebote. And all other commandments. Alle anderen Gebote. They are laws of sin and death. Das sind Gesetze von Sünde und Tod. Amen. Amen. And that's why you don't preach them in the church. Deswegen predigst du sie nicht in der Gemeinde. No, it's not don't steal. You don't preach don't steal. Du predigst nicht, you don't preach don't lie. You don't preach don't fornicate. You know, these people, they already know that they are even bad. Weil Menschen wissen, dass sie schlecht sind. But what they are in need of was is this solution. Ist die Amen. Lösung. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when you tell somebody don't kill, that person even know that killing is not good. Die meisten Leute wissen, dass Töten nicht gut ist. But how can he live? Aber wie kann er davon wegkommen? Without killing. Wie kann diese Person that should be the message. Leben Amen. Ohne zu töten? Das ist die Frage. It is not reminding them don't kill. Nicht sie daran erinnern, du darfst nicht töten, ne? It's reminding them of Christ. Sondern sie an Christus erinnern. God kind of love, what Gottes conditional Liebe. Love. Bedingungslos Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's reminding them of Christ. Sie an Christus erinnern. If they allow Christ to come into their life, wenn sie zulassen, dass Christus in ihr Leben they kommt, will not remember to kill, wenn sie sich nicht daran erinnern, zu töten oder zu stehlen destroy. Oder Amen. Zu zerstören. You know, God's law is not laws of freedom. Gottes Gesetz ist kein Gesetz der Freiheit. See all these Ten Commandments and all that. They are not, they cannot free you. Die können dich nicht frei machen. They put you in bondage. Das ist Gefangenschaft. Satan go through them to condemn you Gott, to death. Aber der Teufel geht durch diese Gebote, um dich zu verurteilen. Romans 8:1. Can you help us to read? Aber in Römer 8:1. Romans 8:1. So, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Praise the Lord. Hallelujah. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. You know what condemnation is? Wisst ihr, was Verurteilung ist? This is the meaning of condemnation. Die Bedeutung von wenn du ein Gebäude verurteilst, heißt es, dass es zerstört wird. Condemnation means destruction. Es ist verbannt. Es wird zerstört. He said there is no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Praise the Lord. Halleluja. Who walk not after the flesh. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Amen. Amen. Who no longer see the flesh, but the spirit. Die nicht mehr das Fleisch sehen, sondern den Geist. Who no longer see what he's doing. Die nicht das sehen. For God, for people, for himself. But see what he's doing. Nur noch das sehen. What God is doing, what Christ did for him or her. Was Christus für sie selbst getan hat. Praise the Lord. Halleluja. How to walk in the spirit. Wie wir im Geist wandeln. It's not by obeying the Ten Commandments. Nicht nehmen die 10 Gebote halten. Praise the Lord. Halleluja. It is by reminding yourself who you are in the Lord. Erinnern, wer wir im Herrn sind. Remind yourself of what erinnere dich daran an das, was für dich getan hat. Dass er derjenige ist, der zählt und nichts anderes. That's why Jesus said, once you are going with your adversary. Deswegen sagt Jesus, sobald du auf deinen Ankläger stößt. Allow him to know that. Without Jesus, you are nothing. Lass zu, dass dieser Ankläger weiß, dass du ohne Jesus nichts also bist. Also allow him to know that you are not without Jesus. Und erinnere ihn daran, dass du aber nicht mit ohne Jesus bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, once he bring condemnation. Aber wenn er die Verurteilung bringt, you see, you remind him, musst du ihn erinnern, that you are not without Jesus. Dass du nicht ohne Jesus bist. It is true. Without him, I'm nothing. Es stimmt, ohne Jesus bin ich nichts. Without him, I'm you win. You are a ohne winner. Jesus bist ist dieser Ankläger der Gewinner? No, Satan, genau. You see, Satan is the winner without Jesus. Ohne Jesus ist der Ankläger der Gewinner. But I am not without Jesus. Aber ich bin nicht ohne Jesus. Praise the Lord. Halleluja. And that's why what I do doesn't matter. Was ich tue, ist egal. What matters is what he did for me. Was zählt, was er für mich getan hat. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Satan is the accuser of the brethren. Der Teufel er ist derjenige, der uns Kinder Gottes verurteilt. Er liebt es uns zu verurteilen. Amen. Amen. To condemn you, to condemn you, to condemn you. But remind yourself, you see, just think. Speak to him and say, you are a loser. Sprich zu ihm, sag ihm, dass er ein Verlierer ist und auch ein Verlierer bleibt. Jesus hat defeated you. Jesus hat dich besiegt. Woefully. You see. I'm here. I'm not here in the natural, by the natural name. You know the natural name. Natürliche Name. What is, you see, grace, mercy, joy, peace, or whatever you are. You see, Tanya. You see, too. You know, I am here with the name of Jesus. Ich bin hier im Namen von Jesus. The name of Jesus defeated you. Lass zu, dass die Leute dich unter dem Namen mehr kennen als unter einem anderen. Because your natural name never defeats Satan. Weil der natürliche Name hat den Christ defeated Satan. Weil Christus hat den Teufel besiegt. Satan bow when he hear that der Teufel kniet, wenn er diesen Namen hört. Praise the Lord. Halleluja. Said in the name of Jesus. Im Namen von Jesus muss jeder knien. Muss alles knien. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Let us go to Romans 7. Romans 7. Romans 7. Romans 7. Amen. You know the laws. God's laws can never free you. Gottes Gesetze können dich nicht mal freuen. Das Gesetz von Christus kann dich freien. Christ's principle is our freedom. Die Prinzipien von Christus, nur das kann uns befreien. And not that of God. That is die Old Testament. Und nicht die vom Gesetz, nicht die, die im Alten Testament von Gott gegeben wurden. You know, the Old Testament was only telling us there is salvation coming. Das Alte Testament hat uns einfach gesagt, dass Erlösung kommt. There's something bigger than me coming. Es kommt etwas, was größer ist. Telling us that Jesus is on the Jesus way. Ist auf dem Weg. Praise the Lord. Halleluja. That's all about the Old Testament. Das ist alles, was das Testament sagt. Is telling us that he is coming. Dass er kommt. Amen. Amen. Amen. He can never free you. That is, kann that dich niemals befreien. The old. Das Alte. It is like the manna from heaven. Es ist wie das Brot vom Himmel. You know, this manna could not save them. Dieses Brot konnte sie nicht retten. Jesus talks about it. Before we go to Romans 7, let us put something there here and let us go to John 6. Amen. Amen. Praise Johannes 6. The Lord. Hallelujah. John 6. Before Johannes we go 6. To Romans 7. John 6. Johannes 6. Verse 49. Johannes 6, 49. Amen. Amen. He said, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. You see it? Mm-hmm. Your father eats manna in the wilderness. Though that food is coming from heaven. That food, it's not earthly food. It was heavenly food. Dieses Essen kam vom Himmel. Es war himmlisches Essen, nicht irdisches. Just like the laws of Moses. Genau wie die Gesetze von Mose. Sie kommen von Gott. Who understand? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. That something come from God does not make it salvation. Nur was von Gott kommt, heißt nicht, dass es Erlösung ist. Amen. Amen. He said, your father did eat manna in the wilderness and are dead. But he said, in verse 48, I am the bread of life. In 48 hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Then in verse 50, look at 50. He said, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, though the other food also is coming from heaven. Came from heaven. Das andere Essen kam auch vom Himmel. But it cannot save you. Was kann dich nicht retten? Amen. Amen. But you know, I am the bread from heaven. Ich bin das Brot des Himmels. Das ist der Errettung. You know, if you don't know the difference between the two, people will want to. You know, people want to add it. You cannot add it. Leute wollen es vermischen, aber es wird nicht funktionieren. The old and the new. Das Alte und das Neue kann nicht verbunden add werden. Add them together to be one. Es kann nicht eins werden. You are either of the old or. Entweder gehörst du zum Alten oder zum Neuen. The old never fulfilled the new. Das Alte erfüllt nicht das Neue. But the new fulfilled aber das Neue erfüllt das Alte. Praise the Lord. Halleluja. The old puts you in bondage. Das Alte packt dich in Gefangenschaft. In Romans 7. Römer 7. Let's go to Romans 7 now. Amen. Amen. From verse 14. Römer 7, 14. He said, for we know that the law is spiritual. But I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If then I do that which I would not, I consent unto the law that is good. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 17 it says. Römer 7, Vers 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Amen. Amen. The sin nature of man. Die sündhafte Natur des Menschen. That you are born with. Mit der wir geboren wurden. Surely do his job. Wird ihre Aufgabe erfüllen. If you refuse to surrender to Jesus. Wenn du dich nicht Jesus hingibst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The first law came from God. Das erste Gesetz kam von Gott. The first law. Das erste Gesetz. The first law that ever come to man. Was zu den Menschen gekommen ist. It came from God. Es kam von Gott selbst. Thou shalt not eat the fruit. You see, that is the first law. Du sollst nicht von der Frucht essen. Thou shalt not eat the fruit. Das war das erste Gesetz. That was the first law. And it brought down man. Und hat den Menschen zu Fall gebracht. Because law cannot save you. Weil das Gesetz kann dich nicht retten. It's grace that is salvation. Nur Gnade ist Errettung. Amen. Amen. Moses' laws also come from God. Die Gesetze von Mose kommen auch von Gott und nicht vom Teufel. There is a great difference between Christ's law and God's law. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gottes Gesetz und das Gesetz von Christus. Praise the Lord. Halleluja. In John 17, Johannes 17. John 7. Let go there, please. John 7:22. Johannes 7:22. It talks about what Moses gave you. Es geht um das, was Mose dir gegeben hat. Which is not from Moses, but from God. Was nicht von Moses, ist auch von Gott. You know, Moses gave you law. Mose hat dir das Gesetz gegeben. That law did not come from Moses. Aber dieses Gesetz kam nicht von Mose selbst. It came from God. Es kam von Gott. So also Jesus is saying here in John 7:22. Johannes 7:22. He said, Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the Father. And ye on the Sabbath day circumcise a man. You see, the circumcision that Moses gave them. Die Mose ihnen gegeben hat. It's not from Moses, but from the Mose, Father. Sondern vom Vater. That's the old. Amen. Das ist das Alte. Praise the Lord. Halleluja. And if we go to Galatians 3. Galater 3. Talks about a lot of the old. Amen. Amen. Galatians 3. Remember where we are. That is Christ's principle. Die Prinzipien von Christus. So that of God. Amen. Praise the Lord. I will quickly talk about it before we go further. Galatians 3, from verse 1. Vers 1. It says, O foolish Galatians, who have bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had be evidently set forth, crucified among you. Verse 2. This only will I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. How to receive Christ's Spirit? Wie wir den Geist von Christus empfangen? It's not by you doing good to people. Nicht indem wir Gutes tun. It is by believing Jesus. Sondern indem wir an Jesus Christus glauben. You understand? Amen. Amen. How to receive Christ's Spirit? Wie wir den Geist von Christus empfangen? It is not by doing good. Ich nehme mir Gutes tun. By feeding the poor. Die Armen speisen. You know, by being there for the widow. Da sein für Witwen. Oh, you know what religion called good. Das was Religion gut nennt. But by hearing of faith, that is, you hear the message of Christ. Wenn wir hören die Botschaft von Christus, wir glauben daran. That is how we receive. So empfangen wir Christ's Spirit. Amen. Den Geist von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Are you so foolish? Verse 3. Having begun in the Spirit, are you now made perfect in the flesh? You know, that is the life of so many of us. Das ist das Leben von uns vielen. We begin with the Spirit. Wir haben Geist angefangen. But we never continue in the Spirit. Wir wollen uns in unserem Fleisch vollenden. At the end, we never end in the Spirit. Amen? Amen. If you begin in the Spirit, Wenn ihr im Geist anfängt, macht weiter im Geist. And end in the spirit. Und beendet es auch im Geist. Praise the Lord. Yeah. You know, that is one of the reasons why you are not even to forsake the assembly of God's children. Deswegen sollen wir die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. God's children remind you of Christ. Amen. Gottes Kinder erinnern dich an Christus. You know, when you see your natural family, wenn ihr eure natürliche Familie seht, it reminds you of the natural blood. Erinnert euch das an das natürliche Blut. But once you see God's children, it reminds you of Christ. Erinnert euch das an Christus. Who understand? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, have you begun in the spirit? Are you now made perfect in the flesh? Oh, Daddy, thank you. You know, Moses, from the beginning, he thought that the victory was going to be flesh. Born by flesh. Mose dachte am Anfang, dass der Sieg durch das Fleisch kommen wird. He thought he was going to be won in the flesh. Er dachte, der Sieg wird durch den Fleisch kommen. He did not know that it is not by my powers, not by my mind, but by the Spirit, said the Lord. Er wusste nicht, dass es nicht durch Macht oder Kraft ist, sondern durch seinen Geist. It is not by the natural. Es ist nicht durch das Natürliche. It is not that is what is the problem with God's children. Das ist das Problem bei Kindern Gottes. You know, they don't know that their life is a supernatural life. Die wissen nicht, dass ihr Leben ein übernatürliches Leben ist. They don't know that everything about them is no longer natural. Ist nicht natürlich. Your victory is no longer natural. Dein Erfolg ist nicht natürlich. You see, just name it, everything. You know, we always expect natural. Wir erwarten immer das natürliche. We always expect natural results. Wir erwarten natürliche and not supernatural results. Und nicht übernatürliche Ergebnisse. Praise the Lord. Halleluja. Somebody is praying. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The life we are born into is a supernatural life. Das Leben, das wir geboren worden sind, ist übernatürlich. You know, Jesus came to show us how to live this life. Jesus kam, uns zu zeigen, wie wir dieses Leben führen. And that's why he came as a son of God. Deswegen kam er als Sohn Gottes. Because you and I, we are sons of God today. Söhne Gottes sind. Amen. Amen. He came to show us, to reveal to us how to live in the world that we are born into. In die Welt, in die wir hineingeboren wurden. But we don't understand it. Das verstehen wir nicht. We live, it's like we are dead, we are in Christ world, but we are not even dead. Wir sind in der Welt von Christus, aber auch irgendwie nicht. Today we can be dead. Heute sind wir da. Tomorrow we are no longer dead. Nicht mehr da. Who understand? Today we can say, I trust Jesus. Heute sagen wir, ich vertraue Jesus. But tomorrow we are trusting man. Vertrauen wir den Menschen. Amen. Amen. We are trusting the flesh. Vertrauen wir dem Fleisch. We want to do it according to the flesh. Wir wollen es nach dem Fleisch machen. If you start in the spirit. Wenn du im Geist anfängst, continue in the spirit. Mach weiter im Geist. And end in the spirit. Bring es auch zu Ende im Geist. Moses again, amen. Mose zum Beispiel. When he now learned that it is not by his own power. Als er erkannt hat, dass es nicht durch seine eigene Kraft passiert. He now learned that it is not by flesh and blood. Dass nicht durch Fleisch und Blut passieren wird. Praise the Lord. Halleluja. He now noticed that this is something bigger than man. Er hat erkannt, dass etwas Größeres ist als der Mensch. You see, that will give you. That is a guarantee for you to know that victory belongs to you already. Amen. Because the spirit, you know, the spirit is fighting. No Wenn der one, Geist kämpft, no one can fight back. Amen. Kann keiner zurückkämpfen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. You know, when the Lord appeared to him in the burning bush, als er ihm erschien ist, he now noticed, he knew then that it was not going to be flesh and blood. Wusste, dass es nicht Fleisch und Blut sein wird. But by the Spirit. Sondern nur durch den Geist. Amen. All your victory, they are not by flesh and blood. Nicht durch Fleisch und Blut. That whatever he revealed to you, your life, everything concerning you, they are not by flesh and blood. Nicht durch Fleisch und Blut. Flesh and blood can never achieve this. Fleisch und Blut können das nicht erreichen. Forget it. It's a special life. Das ist ein besonderes that is Leben. Greater than the life of flesh and blood. Das größer ist als das Leben von Fleisch und Blut. Amen. Amen. Then Moses now started in the spirit. Mose hat dann angefangen, Geist. And you know, as time goes on, sometimes you always forget to go back. Sometimes, you know, mistake upon mistake, going back. Und manchmal sind Fehler passiert und man geht wieder zurück ins Fleisch. Almost, you know, and it cost him something. Und es hat ihn etwas gekostet. He was unable to enter the promised land. Er war nicht in der Lage, in das verheißene Land zu kommen. Amen. Amen. Because of going back and going back. Weil er immer wieder zurückgegangen ist ins Fleisch. There was a time God said, speak to the rock. Gott hat zu ihm gesagt, sprich zu so that water will come out for them to drink. Zu dem Stein, damit aus diesem Stein Wasser kommt. Moses was so much in the flesh. Aber Mose war so im Fleisch. Instead of speaking, anstatt dass er zu dem Stein gesprochen hat, hat er seinen Stab benutzt und diesen Stein sozusagen fast kaputt geschlagen. He could not pay attention to the word of God, to the voice of God. Er hat Gottes Stimme nicht gehorcht. Pay attention to his voice. Gehorche der Stimme von Christus. Hör auf seine Praise Stimme. Praise the Lord. Stop looking at yourself. Hör auf dich selbst. Stop seeing yourself. Hör auf dich zu sehen und sehe Christus. Amen. Amen. In Vers 4. Have you suffered so many things in vain? You know the suffering you have been going through. Sie wissen, was ihr schon erlitten habt. You know, we know what in the natural world, what they call enjoyment. Sie wissen, was man in der natürlichen Welt Genuss nennt. No, you especially you children. Die Kinder. You know, they are going to disco. Die gehen feiern. They are sleeping with men. Die schlafen you know, they call, you know, how they just live their life. You know, we don't call it enjoyment, but in the world, that is what they call in enjoyment. In der Welt ist das Genuss und Freiheit. I can remember a lady was always telling the when we were teenagers, you see, a lady was always telling the sisters that enjoy your life before you marry. Ich kann mich noch erinnern, als wir noch Jugendliche waren, gab es mal ein Mädchen, was mal ihren Geschwistern gesagt hat, genießt euer Leben, bevor ihr heiratet. She was always telling them, make sure you enjoy your life before you marry. Sieht zu, dass ihr euer Leben noch genießt, bevor ihr heiratet. Because she believed she never enjoyed her life before she married. Weil sie hat gesagt, sie hat ihr Leben nicht genossen, bevor sie geheiratet hat. Praise the Lord. Halleluja. But there is no enjoyment there. Aber es gibt keinen Genuss da. There is no enjoyment there. Es gibt keinen Genuss. Yeah, das ist alles gefüllt mit Problemen. Tod, Zerstörung, Trauer. Praise the Lord. Halleluja. He said, have you suffered so many things in vain? Is it been yet in vain? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We wanted to hear your voice today. Praise the Lord. You know, you are here today. Du bist heute hier. Some of your mates, you know, some people, Leute, you know, your co-worker, they are working and they are getting money. Die verdienen gerade Geld. But because of Christ, aber wegen Christus, your relationship with him, mit deiner Beziehung mit ihm, you know, you are spending time verbringst du Zeit with him. Mit Amen. Ihm. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You choose him. Du hast dich für ihn entschieden. You choose him. Du hast dich für ihn entschieden. Don't allow it to be in vain. Lass nicht zu, dass es vergeblich ist. Amen. Praise Jesus. Halleluja. You know, so many of some of us, you know, we know what happened in the natural family. In our natural family. How, you know, mother, father, friends, people reject us. Wir wissen, wie einige unseren Familien die Leute uns hintergangen haben, verraten haben oder verkauft haben, sozusagen. How we have to choose Jesus and reject whatever is happening. Und wir auch jedes Mal uns für Jesus entschieden haben und daraus mussten. We allow it to be in vain. Aber wenn wir jetzt zulassen, dass dieser Schritt umsonst war, we have started in the spirit. Wir haben im Geist angefangen. Continue in the spirit. Deswegen sollen wir im Geist auch weitergehen. And end up in the spirit. Und das auch im Geist zu Ende bringen. Praise the Lord. Halleluja. In verse 5, it says, he therefore that minister to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Praise the Lord. Hallelujah. Is it by you? It is. He's asking, is it because you are doing good things? Ist es, weil du gute Sachen tust oder weil du an Christus glaubst? Even as Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. You know, righteousness, Gerechtigkeit. Understand what it really means. Und es verstehen, was es bedeutet. It is believing Christ. Glauben an Christus. It is not, I don't steal, I don't lie, I don't fornicate. You see, that's not righteousness. Gerechtigkeit ist that's nicht religion. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe Christ, you will not steal. Wenn du glaubst, wirst du auch nicht dahin you gehen. Will not steal. Wirst du nicht stehlen. Know ye therefore, verse 7, that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture foreseeing that God justified the heathen through faith. Preach before the gospel unto Abraham, saying, indeed shall all nations be blessed. Praise the Lord. Hallelujah. Because of Jesus. Being Jesus. That is coming from there. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. He is example of faith. Yes, unser example, Beispiel, you know, ist Glauben. He believed God and it was imputed unto him as righteousness. Er hat an Gott geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Then he said, for as many as are of the works of the law are under the curse. You see it. If you are under the law, wenn du unter dem Gesetz bist, you are under the curse. Stehst du unter dem Fluch. Who get it? If you see what you are doing, wenn du das siehst, was du tust, you know, your complaint is, I fasted, I've done everything. What is still remaining? Wenn dein ständiges Meckern it's ist, not about you. Wegen dem, you was du gerade schon getan account. Hast, bist du unter einem Fluch. Amen. Amen. For it is written, cause is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. If you violate one, you violate all. Wenn du ein Gesetz brichst, bist du in allen schuldig. You have to be perfect in all. Du musst vollkommen sein in allem. And you can never. Aber das schaffst du nicht. Verse 11. By that no man is justified by the law in the sight of God. Do you see there? No man is justified by the law. Keiner ist durch das Gesetz gerechtfertigt. In the sight of God. Vor Gottes Augen. You know, before man, vor Menschen be vielleicht. Bist du vielleicht gerecht durch das Gesetz? Before man. Für Menschen. You can't be justified. But not before God. Aber nicht für Gott. And that is how we have to see things also. Und sollten wir Sachen sehen. We have to see things how God sees. Sollten wir so sehen, wie Gott sie sieht. See, we are not to qualify people by what they do. Wir sollten qualify them with how they depend on Christ. Leute nicht nach dem qualifizieren, was sie tun, sondern nach you understand? Wie sehr sie sich auf Jesus verlassen. See, that's why you don't judge the flesh, you judge the spirit. Du richtest nicht über das Fleisch, sondern über den Geist. Amen. Then he said, it is evident, for the judge shall live by faith. Amen. Amen. Verse 12. Papa, can you help us to read verse 12 of Galatians 3? Praise the Lord. Yeah. And the law is not of faith. Look at verse 12. He said, and the law is not of faith. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. But the man that doeth them shall live in them. Weil der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch diese auch leben. Whatever is not of faith is dead. Was immer nicht aus Glauben ist, ist tot. And so if you do them, is dead. Wenn du was tust, ist es tot. You get it. Amen. Amen. Then Christ has redeemed us from the curses of the law. Be made a curse for us. For it is written, curse is everyone hanged on a tree. Oh, Daddy. Can you see why I'm free? Seht ihr, weshalb ich frei bin? Weshalb ich keine Angst habe vor Flüchen. Oh, oh, Daddy. You know, when somebody says he's going to curse you, just remind yourself of Jesus. Jemand sagt, er wird dich verfluchen, dann musst du ihn einfach an Jesus erinnern. Amen. Amen. Praise the Lord. He redeemed me from all. Er hat mich erlöst von allem. The past, the present and the future curse. Gegenwart und Zukunft. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit. Okay. Brethren, I speak after the manner of men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Why is God's law called the law of sin and death? Wieso ist das Gesetz von Gott das Gesetz von Sünde und Tod? You know, religion would just hate it. Well, they might even condemn me to death. Religion würde mich vielleicht deswegen verurteilen. They want to condemn me because I say God's law is the God is the law of sin and death. Gesetz von Sünde und Tod. Because they don't even know the truth. Weil sie weiblich kennen. No, no. You see, why is God's law called the law of sin and death? Weshalb ist das Gesetz von Gott das Gesetz von Sünde und Tod? Because it puts your focus always on sin. Weil es dein Fokus immer auf die Sünde packt. You see, what is it? Your mind is full of I don't want to sin. Deine Gedanken sind voll davon, nicht sündigen zu wollen. Your mind is not on Jesus, thank you, you have forgiven me all my sins. Deine Gedanken sind nicht auf seiner Gnade gerichtet. Die Gnade, die sagt, dass er dir schon vergeben hat von all deinen Sünden. But it is always, I don't want to sin. Sondern es hängt immer an diesem, you ich will nicht sündigen. You become your Savior. Announce Christ, deinem Retter. Amen. Und du lässt dich nicht mehr von Christus. Du akzeptierst die Errettung von Christus nicht. You are never free, can never free. Und das wird dich nicht frei machen. Though it is from God. Obwohl es von Gott kommt, dieses Gesetz. God's laws is flesh and blood. Gottes Gesetz ist Fleisch and und Blut. It is carnal. Und es ist fleischlich. The word carnal means dead. Fleischlich bedeutet Tod. Christ's law is the law of the spirit. Aber das Gesetz von Christus ist das Gesetz des law Geistes. Is the law of the spirit. That's Christ's Gesetz law. Des Geistes. It is the spirit working for you. Es ist der Geist, der für dich arbeitet. And not you working for the spirit. Nicht du, der für den Geist arbeitet. Christ's law free you from God's law. Das Gesetz von Christus hat dich frei gemacht von dem Gesetz you know, von Gottes. The new free you from the old. Das Neue hat dich von dem Alten befreit. We know of Matthew 5 from verse 38. You know, Jesus said an eye for an eye. In Matthäus 5 erzählt Jesus that's von Auge um Auge. Praise the Lord. Halleluja. He said, an eye for an eye. Auge um Auge. It's coming from God himself. Es kommt von an Gott. Eye for an eye. That is Old Testament. Das ist das Alte Testament. If you do good, you get good. If you do bad, you get bad. But today, I get everything of Christ. Ich bekomme heute alles, was von Christus ist und nicht mehr das, was ich verdiene. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5 from verse 38. Matthäus 5, 38. He said, you have heard that it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. This is God's law. Das ist Gottes Gesetz. But not Christ's law. Aber das Gesetz von Christus. Amen. Amen. Look at verse 39. 39. Let us say unto you that you resist not evil. That is Christ's law. Das Gesetz von Christ Christus. Principle. Die Prinzipien von Christus. You get it? You see? But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Amen? Amen. Then in verse 43. 43. You have heard that it has been said. You see, this is God's law again. Gottes Gesetz wieder. Thou shalt love your neighbor and hate your enemy. You see, love and hate. Liebe und Hass. You love those that love you. Du liebst die, die dich lieben. And hate those that hate you. Dich hassen. It's God's law. Das ist Gottes Gesetz. And in the natural, no one will blame you. Natürlich versteht das jeder. Zurück zu hassen ist normal. But verse 44, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Praise the Lord. Yeah. Can you see God's law and Christ? You see, that of Christ, they are so different. Gesetze von Christus und die Gesetze von and you cannot add them Gott. Together. Du kannst Amen? Nicht vermischen. Then in verse 45, it says that you may be, but you may be the children of your father. You see how to be the children of your father. That is verse 45. Wie wir die Kinder unserer Väter sind. He said it is when unseres Vaters you allow Christ to live through you. Wenn du zulässt, dass Christus durch dich lebt. That is how you are the children of your father. So bist du ein Kind deines Vaters. He said that you mean. Why are you going? He said that why are, how are you qualified to be the son of your father? Was qualifiziert dich, der Sohn deines Vaters zu sein? It is by allowing Jesus to walk through indem du zulässt, dass Jesus durch dich arbeitet. It is by verse 44. Love your enemy. It is not you loving the enemy. It's Christ loving enemy through you. Es ist nicht, dass du den Feind liebst, sondern es ist Jesus, der den Feind durch dich hindurch liebt. You know, it is some natural we want to even imitate. Ein paar natürliche Leute wollen das sogar imitieren. Then we want to prove that they will love their enemy more than you. Sie wollen sagen, ja, ich liebe Gefallen sogar mehr als du. It is not what you do. Was ist nicht das, was du tust? It is Christ loving. Sondern es ist Christus, through you. Der liebt. Amen. Praise the Lord. Yeah. You don't see you loving them. Du siehst nicht dich, you see Christ loving der sie liebt, sondern es ist Christus, der sie liebt. Amen. Amen. He said, that is how you are now the child of your father. So sind wir Kinder unseres Vaters. It means under Moses, the true God is not your father. Das heißt, unter Moses ist der wahre Gott noch nicht mal dein Vater. The true God is not your, you are not even born again. Du bist noch nicht mal wiedergeboren. You are not even true. Du bist noch nicht mal errettet. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 46. Vers 46 bis zum Ende. For if you love them which love you, what reward have you? Do not even the publicans the same? Just as I have said, that they even love their enemy more than you. Sie lieben ihre Feinde mehr als du. You know, they will forgive. Sie vergeben sogar. But it is not what you do. It is not you forgiving. It is Christ forgiving through you. Es ist Christus, der durch dich vergibt. You know, they might even want to tell you, yes, I also forgive my enemy. Sie werden dir sagen wollen, ja, ich vergib doch meinen Feinden auch. Amen. Amen. It is not your doing. Was ist nicht dein Tun? Amen. Es ist das Tun von Christus. And if you salute your brethren, verse 47, only, what do you more than others? Do not even publicans so. You know, if I greet people on the street and they don't answer me, I don't like it. Wenn ich Leute auf der Straße sehe und sie grüße, gefällt mir und sie mir nicht zurückantworten, gefällt mir das nicht. Sometimes I even want to slap them. Manchmal will ich sie sogar zurückschlagen, deswegen. But I have to remind myself of Jesus. Ich muss an Jesus erinnern. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ha. And you know, once I greet them, I just pass. I just hate myself. Sometimes I hate myself for even greeting them. Manchmal hasse ich mich sogar selbst. Weshalb? Why did I even? Wieso habe ich überhaupt Hallo gesagt? Ich hätte mir das Hallo sparen sollen. Praise the Lord. When we are to remind ourselves of Jesus, wir müssen uns an Jesus erinnern. Then we rejoice even when they don't answer. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. We don't greet them so that they will answer. Wir grüßen sie nicht, damit sie antworten. Das ist nicht der Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Our motive is always Christ alone. Unser Motiv ist immer Christus. Allein. Principle is also called law. Prinzipien sind auch Gesetze. There are natural law. Es gibt natürliche Gesetze. Which are God's law. Die Gottes Gesetze. There are supernatural law. Und es gibt übernatürliche Gesetze, die Gesetze von Christus sind. Amen. Amen. You know the natural law. If a man and a woman sleep together, they have a baby. Das natürliche Gesetz, wenn Mann und Frau zusammen miteinander schlafen, können sie schwanger werden. Except if they have problem. Es gibt ein Problem. It's a natural law. Es ist ein Gesetz. Who get it? It's the laws of God. Die Gesetze von Gott. You must not be a child of God before you have children. Du musst nicht erstmal ein Kind Gottes sein, bevor du Kinder bekommen kannst. We can see outside everywhere. Das sehen wir überall. Prostitute having children, amen. Selbst Prostituierte können schwanger werden. Das ist alles möglich. It is not being born again, by being born again, you have children. God's law is for natural people. Gottes Gesetz ist für natürliche Menschen. God's law is for natural people. Gottes Gesetz ist für natürliche Menschen. The supernatural law, which is Christ's law, is for Christ's family. Das übernatürliche Gesetz ist für die von Christus, das von Christus ist, ist auch für die Familie von Christus. Praise the Lord. Halleluja. We know in the natural what, you know, how, you know, a woman that can become pregnant. We know that the age, maybe the body, you know, if you look at Sarah was not in that category. Sarah zum Beispiel, sie konnte keine Kinder, also sie hätte nicht auf biologisch gesehen keine Kinder mehr bekommen können, weil sie so alt war. Was different. Aber ihr war das anders. That was a supernatural birth. Sie konnte dennoch Kinder bekommen, weil es eine übernatürliche Geburt war. Our life, the life we live is das Leben, was wir führen, ist ein übernatürliches Leben. And we are not, that is why it's never over with us. Und deswegen ist es vorbei mit uns. Who get it? Es ist nicht vorbei mit uns. You know, it is never over that we will have, let me just forget about it. You, it's never over because the laws that you are now, that is now guiding you, Gesetze, is the supernatural laws nach denen of du lebst, sind die Gesetze von Christus, die übernatürlichen. You are above the natural law. Du stehst über den natürlichen Gesetzen. Who get it? That you have to have your period before you. Das ist mein Tag. You don't get at things that they just calculate. Es gibt Dinge, die man erachten muss. I don't know if somebody's understanding. Aber das tun wir nicht mehr. You know that of Sarah, people may even say that okay, it's special. Das von Sarah, man könnte sagen, okay, es war ein besonderer Fall. Are you not special? Aber bist du nicht besonders? Are you not a child of bist God? Bist du kein Kind Gottes? He's Almighty God, not your father. Ist der mächtige Gott nicht dein Vater? Who understand? Are you natural? Bist du natürlich? Or you are supernatural? Oder übernatürlich? Who are you? Wer bist du? I will want to know who you are. Das möchte ich wissen. Amen. Amen. You are either natural. Entweder bist du natürlich oder übernatürlich. Stop being bold. Hör auf, beides zu sein. Who get it? Praise the Lord. Halleluja. We are more of Christ than any other thing. Wir gehören mehr zu Christus als zu allem anderen. Praise the Lord. Halleluja. But remember, we are talking about principles. Wir sprechen heute über Prinzipien. Now, let me quickly go through principles and facts so that you understand it better. Prinzipien und Tatsachen. Principles and facts. Prinzipien und Tatsachen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. What is facts? Was sind Tatsachen? Facts. Tatsachen. A fact is a present state of things. Eine Tatsache ist eine, ist ein Zustand. The present state of things. Ist ein gegenwärtiger Zustand. But we talked about the principles, that principles are the foundational law by which and on which everything stands. Wir haben eben am Anfang der Predigt gesagt, dass Prinzipien Grundgesetze sind, auf denen alles andere basiert. Principle, you don't see it. Prinzipien siehst du nicht. You see facts. Du siehst nur Tatsachen. The natural people see facts. Die natürlichen Leute sehen Tatsachen. They cannot see your principle, that is Christ. Sie sehen das Prinzip nicht, was Christus except ist. Except the Lord opened their eyes. Es sei denn, der Herr öffnet ihnen die Augen. Who understand? It's like Elisha and the servant. Wie Elia und sein Knecht und die syrische Armee. You know, they can't count the Syrian army. Man kann die syrische Armee zählen. But Elijah said, those that be with us are more than those that be with them. You can count Elijah 1, 2. Just two. Aber Elia the hat gesagt, dass die bei ihnen sind, mehr sind als die vor ihnen sind. But Christ's family, we don't live by facts. Aber wir Kinder Gottes, wir leben nicht durch Tatsachen. We live by principles. Wir leben durch Prinzipien. Can you understand it? Amen. Amen. We don't live by what is happening. Wir leben nicht durch das, was passiert. You see what the news we are hearing. Die Nachricht, die wir hören. It might be facts. Das sind vielleicht Tatsachen. But for you, it is not aber für your dich facts. Ist es nicht deine Tatsache. Your fact is the principle deine Tatsache of ist das Prinzip von Christus. Who got it? Our fact and your fact are unsere so Tatsachen different. Und ihre Tatsachen sind nicht gleich. You know, Elisha could see his own facts. Elia konnte seine eigenen Tatsachen those sehen. That be with us are more than those that be with them. Die mit uns sind mehr als die bei ihnen sind. They might not be seeing it, but that is not his own business. Nur weil sie es nicht sehen, heißt nicht, dass es nicht da ist für ihn. You know, all that matters is that Elisha believes. Was zählt ist, dass Elia glaubt. It is not what they see. Es ist nicht das, was sie sehen, sondern was du siehst, was du glaubst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We will quickly go through facts and principles. Tatsachen und Prinzipien. It is a fact that you are here. Es ist eine Tatsache, dass du hier bist. But you cannot be there on that seat forever. Aber du wirst nicht für immer auf diesem Stuhl sitzen. The fact is, you know, where the present state of things, where you are now, the dress you are wearing. It's a fact that you are wearing blue. Und es ist eine Tatsache, dass ich jetzt ein blaues Oberteil anhabe. But I will not be in this forever. Aber ich werde nicht für immer das Oberteil anhaben. Praise the Lord. Halleluja. It means fast. Are bound to change. Das heißt, Tatsachen können sich ändern. And that's why we don't depend on it. Deswegen verlassen wir uns nicht darauf. Amen. Amen. We depend on what never changes. Wir verlassen uns auf das, was sich niemals ändert. Only. Und das ist Gottes God Wort. Only. Das Evangelium von Christus. That is First Peter. Amen. 1. Petrus. Praise the Lord. Halleluja. It is a fact that you are here right now in this room. Es ist eine Tatsache, dass du hier in diesem Raum bist. It is a fact that you are wearing whatever you are wearing right now. Dass du gerade das anhast, was du anhast. But guess what? Facts change. Aber Tatsachen ändern sich. Amen. All facts are temporary. Jede Tatsache ist temporary zeitlich. Of things. Eine zeitliche Begebenheit. And that's why if you see, if God reveals somebody to you that you are going to, that he said is your husband, is your wife, and whatever you hear about them, is bound to change. Wenn der Herr dir etwas offenbart, etwas verspricht, wenn zum Beispiel die Ehe geht, they might be together, it's a fact. Und die Person, die der Herr offenbart hat, ist mit jemand anderes zusammen. Es ist eine Tatsache, aber es kann sich ändern. Praise the Lord. Halleluja. Und es wird sich ändern, wenn es Gottes Versprechen ist. All facts are temporary state of things. Alle Tatsachen sind einfach nur zeitliche they are Begebenheiten. Just a present state of things. Gegenwärtige. And that is why you should learn to live by the principles Zustände. Of Christ. Deswegen musst du lernen, durch die Prinzipien von Christus zu leben, die sich niemals ändern. That, you know, never, your joy never changes. Deine Freude never ändert sich nicht, dein Frieden Amen. Ändert sich nicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you live by principle, wenn du durch Prinzipien lebst, facts will not bother you much. Werden dich Tatsachen nicht mehr interessieren. If you live by principle, wenn du durch Prinzipien lebst, facts will not even bother you. Werden Tatsachen dich nicht mehr interessieren. Okay. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It will not bother you. Es wird dir egal sein. Because a change is yet to come. Weil Änderung ist schon auf dem Weg. You know that is just for Der Wandel. Du That's weißt, dass es nur für eine bedingte Zeit ist. No matter what you are facing, was immer du vor dir hast. Stick with the principle bleib bei den of Christ. Prinzipien von Christus. The principle is the gospel of Christ. Das Prinzip ist das Evangelium von Jesus Christus. Is the principle. Gottes Wort, das Wort von Jesus Christus ist das Prinzip. If you allow facts to control you, wenn du zulässt, dass Tatsachen dich kontrollieren, you will be controlled by temporary ruler, and which is Satan. The fact is what gives you joy, peace. Wird der Teufel dich kontrollieren? Amen. Und es wird immer ein Hoch und ein Tief sein. He will control your everything, your life. Dein Leben, deine Freude, deine Gedanken, alles wird er kontrollieren. You know, if you go to an exam and you fail, it's a fact that wenn du eine Prüfung gehst und durchfällst, und du durchfällst, ist eine Tatsache, dass du nicht bestanden hast. Aber du gehst zum Prinzip, was dir sagt, dass egal was das Ergebnis ist, du bist ein Gewinner. Wie Christus, das ist das Prinzip, auf das you du dich verlässt. Allow the natural to control du lässt nicht zu, dass das Natürliche because you don't belong to them any longer. Weil du gehörst nicht mehr you are no longer there. You are now of Christ's du gehörst jetzt zu Christus. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. We don't work by facts. Wir wandeln nicht durch Tatsachen. It's a fact that maybe I don't even have any child today. Es ist eine Tatsache, dass ich kein Kind habe. But facts are bound to change. Aber Tatsachen können sich ändern. Praise the Lord. Halleluja. Because I have principles that teach, you know, that principles that are stronger than facts. Stärker sind als Tatsachen. That is in me is der in mir ist, ist größer is als der is auf der Welt. That is in me is the principle. Er, der in mir ist, er ist das Prinzip. Is greater than the es ist größer als die Tatsachen, die ich sehe. Amen. Amen. Stop seeing the impossibility. Hör auf, das Unmögliche zu sehen. See Christ. Sieh Christus. Who understand? Amen. Amen. We don't walk by facts. Wir leben nicht durch Tatsachen. It is a fact to fail in your exam. Es ist eine Tatsache, dass du durchgefallen bist. The principle is Christ is always your victory. Das Prinzip ist, dass Jesus Christus dein Sieg ist. And again, Elisha, the servant and the Syrian army. Elia, der Knecht und die assyrische Armee. You know, Elisha did not allow the facts to control him. Elia hat nicht zugelassen, dass die Tatsachen ihn kontrollieren. He was not in panic. Er hatte keine Panik. I don't know if you know the principle and have it and understand it. Und es verstehst. No fact can control you. Kann dich keine Tatsache you cannot steal your joy, your kann peace. Deine Freude und deinen Frieden nicht wegnehmen. If you remember, the servant was in panic. Aber der Knecht, er hatte Angst. Because he doesn't even have the principle. Weil er das Prinzip nicht kennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But Elijah was in control. Aber Elia war, he was in control. War in Kontrolle. No panic. Keine Angst. He did not allow fear to control him. Tatsachen konnten ihn nicht kontrollieren. Er hat es nicht zugelassen. How? You see, he did not give up on the Lord. Indem er nicht dem Herrn aufgegeben hat. He did not go, you know, just being afraid and crying and weeping. Am I going to die? But he believed that those that are with him, that be with him, are more than. You see, that's the principle. Das Prinzip. If you learn a principle of a thing, Wenn du ein Prinzip lernst, you will always be protected by the principle. Wirst du durch das Prinzip immer beschützt. The principle is your protection. Das Prinzip ist dein Schutz. That's why you have to know the Christ principle. Deswegen musst du das Prinzip von Christus kennen, was alles leitet. Principles are more powerful than facts. Prinzipien sind kraftvoller als Tatsachen. Principle was around long before facts arise. Prinzipien waren vor Tatsachen da. Praise the Lord. Halleluja. You know, before the fall. Vor dem Sündenfall. You know, their eyes, the Bible says, after the fall, their eyes were now open. Nach dem Sündenfall wurden ihre Augen geöffnet. You know, their eyes, it was just the same. Sie hatten die gleichen before Augen. Before the fall and after the fall. Nach dem Sündenfall und davor. Praise the Lord. Halleluja. You know, they were in faith. Sie waren im Glauben. Before they were out of faith. Bevor sie aus dem Glauben rausgegangen sind. Before the fall, they were vor dem in faith. Fall waren sie im Glauben. Faith has been there before facts came. Der Glaube war vor der Tatsache da. Before the fall, they were in faith. Vor dem Sündenfall waren sie but im Glauben. After the fall, aber nach dem Sündenfall waren sie nicht mehr in they im Glauben. See themselves naked. Sie haben dann die Nacktheit gesehen, die Tatsache. Praise the Lord. Who understands? Praise up your hand. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. It is a fact that you are in financial problems. Es ist eine Tatsache, dass du finanzielle Probleme hast. The principle is Christ is already your victory. Aber das Prinzip ist, dass Christus schon ein Sieg ist. The principle is that he is your provider. Er ist dein Versorger. Amen. The principle is, if he can give you life, wenn er dir das Leben gegeben hat, kann er auch jeder, kann auch Rechnungen bezahlen. Life and death. Leben und Tod. And death, which is greater. Leben und Schulden, was ist größer? Which of the two? Was ist mehr wert? If you can give life, can you not pay debt? Wenn er das Leben geschenkt hat, kann er nicht die Schuld begleichen. If you build your life on the principle, wenn du dein Leben auf einem Prinzip aufbaust, it will never change. Wird es sich nicht ändern. Christ is the same yesterday, denn Christus ist der gleiche gestern, heute und für immer. Your joy never change. Deine Freude wird sich nicht ändern. Your peace never dein Frieden change. Wird sich nicht ändern. The peace in you and your peace der Friede with in dir und der Frieden unter euch wird sich nicht ändern. The peace in you. Der Friede in dir never change. Ändert sich nicht. And your peace, your relationship und dein with Friede one another mit never change. Untereinander wird if sich nicht you ändern. Allow your principle to be Christ wenn das Prinzip alone. Christus alleine ist. Forget it. Praise the Lord. Halleluja. And your rest is forever. Deine Ruhe ist für immer. Everything else will change. Alles andere wird sich verändern. But the word of God aber Gottes Wort ändert sich Amen. Niemals. Amen. And we know that Christ is the word of und wir God. Wissen, dass Christus das Wort Gottes ist. Don't compromise to get anything. Geh keine Kompromisse ein, um irgendwas zu bekommen. Whatever you compromise to get, you will lose. Was immer du durch Kompromisse bekommst, wirst du durch Kompromisse auch verlieren. Keep to the principle. Bleib bei dem Prinzip. You understand it. Don't compromise to get anything. Geh keinen Kompromiss ein, um irgendwas whatever zu bekommen. Whatever you compromise was immer du to bekommst, get, durch Kompromisse, you're going to lose it. Wirst du verlieren. Amen. Amen. Keep to the principle. Bleib bei dem Prinzip. Take your eyes away from the facts. Nimm deine Augen weg von den Fakten. Who understand? Who is getting it? Take your eyes away from Augen the Augen weg facts. Von den Tatsachen. Oh my God. Satan designed it to steal your joy. Ich hoffe, er hat es gebracht, um deinen Frieden und deine Freude wegzunehmen. To steal your rest. In deine Ruhe. That you can no longer rest on dass du dich Jesus. Nicht mehr auf Jesus ausruhen kannst. You are not doubting him. Du zweifelst jetzt an Jesus. So rest on Jesus to believe Jesus. Sich auszuruhen auf Jesus heißt, ihm zu glauben und nicht zu zweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Take your eyes away deine Augen from weg von den Tatsachen. We don't walk by facts. Paulus sagt, wir leben nicht durch Tatsachen. Ah, ah, 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. We don't walk by facts. Wir leben nicht durch Tatsachen. We walk by faith. Wir leben durch den Glauben. We walk by believing Jesus. Indem wir an Jesus Christus glauben. Our eyes on Jesus. Unsere Augen sind auf Jesus. The author and the finisher of our faith. Anfänger und Vollender okay. unseres Glaubens. Praise the Lord. Halleluja. Facts is built to steal your joy, to steal your peace. Tatsachen sind da, um unsere Freude und unseren Frieden wegzunehmen. We live by the principles of Christ. Wir leben durch das Prinzip von Christus. The principles of his kingdom. Die Prinzipien seines Königreichs. Not by the facts of the physical nicht die world. Tatsachen der physischen Welt. The judge shall live by die Gerechten faith. Sollen durch den Glauben leben. Faith is our principle. Der Glaube ist unser Prinzip. Ist Amen. Unser Prinzip. Learn to always Lerne, live immer dort zu leben. You live there. Du lebst not just, dort. Not visiting, live du besuchst there. Diesen Ort nicht, sondern du lebst daran. His sanctity come to want to distract you. Etwas kommt, um dich abzulenken. To want to condemn you. Um dich to want verurteilen. To want to, you know, to make you sad. Um dich traurig zu machen. Know that it's time for you to remind yourself of faith. Dann ist es an der Zeit. Of the foundation, of the foundation, the which is the principle. Dich an das Prinzip zu erinnern. Praise the Lord. Halleluja. You remind yourself of Jesus. Du erinnerst dich an Jesus. Who is in your life. Wer in deinem Leben if he can give you his own life. Wenn er dir dein eigen, sein eigenes Leben gegeben hat, was können wir dir nicht geben? Das ist das Prinzip. Forget it. If he can give you his own life. If he can because of you geben. Come here and suffer so much. Er hat so viel gelitten. Just because of you alone. Nur wegen dir allein. Oh Daddy. What else? What else? Was ist denn so groß? He have not even was given er you. Dir noch nicht gegeben hat. It is not what else he cannot give you. What else he have not given you. Was er dir noch nicht gegeben hat. Amen. Amen. You have to believe you have them already. Du musst glauben, dass du das alles schon hast. Praise the Lord. Halleluja. Don't ignore principles. Ignoriere Prinzipien nicht. There is repercussion. Weil if you ignore principles, es wird Konsequenzen geben, wenn wir Prinzipien ignorieren. You see, there is repercussion. Es gibt Konsequenzen. It means you open the door for Satan to das heißt, du öffnest dem Teufel die Tür, um reinzukommen, zu stehlen von dir. Amen. Amen. To bring you down. Mich runterzuziehen. Depression. Frustration. Amen. God's favorite principles is RA. You know that. Read. His principle, his favorite principle, ROE. He loved that word so much. Then, das Lieblingsprinzip von Gott ist read everything. Read. You see, receive, recover, return, reconstruct, repent, repeat, rely, reconcile, rediscover. Read means go back to the first. Re heißt, dieses wieder zurückgehen zum Anfang. Come back to me. Wieder zurückkommen. Repent, rejoice. You see, come back to your wieder first zurückkommen love. Zu einer ersten Liebe. Wieder zurück zum praise Ursprung. Praise the Lord. If you look at his word, you always re. Es geht immer um das because Satan has stolen something. Weil der Teufel etwas gestohlen hat. He wants you to come back. Und Jesus will, dass du zurückkommst. Amen. Amen. Praise the Lord. Re means go back to the first love. Das heißt, die Rückkehr zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Because you have a lot of love lately. Now, this time you have another love. Weil jetzt gerade hast du eine andere Liebe. You see, go back to him that is your first geht love. Geh zurück zur ersten Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Fast will destroy your life. Tatsachen werden dein Leben zerstören. No matter what, stay by the principle. Egal was ist. Bleib bei den Prinzipien. Is somebody understanding? Fact will destroy your life. Tatsachen werden dein Leben zerstören. That's the job of facts. Das ist die Aufgabe von Tatsachen. People that pursue miracles. Leute, die hinter Wunder they are after facts. Hinter Tatsachen. You know that. People that are after facts. Leute, die they pursue miracles. Hinter Tatsachen her sind hinter Wundern her. Because until they see erst it, they never sehen, believe they have it. Glauben sie, dass sie es haben. Their five senses must tell them something. Ihre fünf Sinne müssen das bestätigen. Once it comes to Christ's kingdom, your five aber senses doesn't matter Christus any longer. Sind deine fünf Sinne egal. Who understand? You know, if Moses, you know, for Moses to be able to have victory before Pharaoh, it means a big job, a very, very big job. Because Pharaoh was well equipped naturally. Es war, have all the weapons the world need to fight. Es war sozusagen kein Zuckerschlecken für Mose, vor dem Pharao zu bestehen, weil der Pharao physisch gesehen einfach alles hatte, um zu gewinnen, alles hatte, um zu erobern und zu kämpfen und zu siegen. If Moses walked by faith, hätte Mose he could have not been able to do the job. Auf Tatsachen geschaut, dann hätte er aufgegeben, er hätte dann schon angefangen. If you see Moses, he was not, he was having nothing. Mose hatte nichts außer Gott. Who get it? No, we know no chariot. No, you know whatever Soldaten, they used to fight. Keine nothing. Krieger, keine Kämpfer, nicht. But one with God is majority. Aber mit Gott bist du in der Mehrzahl. You might not even go to school. Vielleicht gehst du nicht. You might not even be qualified to be there. Du bist auch nicht qualifiziert. But he qualifies you to be there. Aber er qualifiziert dich. Who get it? You know Moses was not even qualified to face Pharaoh. Mose war nicht qualifiziert, vor dem Pharao zu stehen. But he was more than qualified once he comes to Christ. Aber in Christus war er qualifiziert. Who understand it? Praise the Lord. Halleluja. He is the one that qualifies us. Denn er ist derjenige, der uns qualifiziert. You know, stop looking at your results. Schau auf dein Ergebnis. That's what qualify you. Look at him. He is the one that qualifies. Jesus, der uns qualifiziert. Amen. Amen. Facts will take you away from Christ. Tatsachen werden uns von Christus wegnehmen. Will distract your attention. Werden uns ablenken. Ah, oh, what's the time? 21. When are we supposed to go? Help. Help. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. The natural world have their own principles. Die natürliche Welt hat ihre eigenen Prinzipien. You see, they have their own facts. Sie haben ihre eigenen Tatsachen. Religion have their principles. Religion hat seine Tatsachen. The Muslims, they have their principles. Sie haben ihre Prinzipien. The Mafia world, they have their principles. Das Mafiosi, sie you know, all the secret society, they have their principles. Die ganzen Sekten, sie haben they ihre learn Prinzipien. Never to violate their principles. Und diese Prinzipien werden nicht because it means death. Überquert. Sie werden nicht gebrochen, weil das bedeutet Tod, das bedeutet Urteil. Their principle, they follow it. Prinzipien müssen dort eingehalten they never werden. Violate it. Das wird nicht missachtet. That's our principle. Aber unsere Prinzipien, do we believe it and nehmen never wir die violate ernst it? Und glauben wir daran. You see, our principle is believe Christ. Unser Prinzip ist an Christus do zu we glauben. Keep on believing him, no glauben matter wir ihm, what? Egal was kommt. Who understand? Who get it? Praise the Lord. Halleluja. When your body is no longer working to have a baby, the doctor said everything is over. And you yourself you can see that everything is over. You know, can you still believe? Kannst du immer noch glauben? You know, all this religion, their principle, they believe it. Sie glauben an ihre Prinzipien. Aber Kinder Gottes, wir glauben an die Prinzipien von Christus. Wenn es drauf ankommt. Lernt zu glauben. And stop violating it. Amen. Amen. Doubting it is how you violate it. Wir doubting. Brechen die Prinzipien, indem wir die Prinzipien anzweifeln. Stop seeing your body. Und das physische sehen, unseren Körper sehen und nicht Christus sehen. Praise the Lord. Halleluja. Stop seeing your exam. See Christ. You're the result of the result. You know whatever result. You have, you know what he has for you is bigger than that. Was er für dich hat, ist größer als jedes Ergebnis. Praise the Lord. Halleluja. If you know how to read principle, you will not get lost. Wenn du dich an die Prinzipien hältst, wirst du auch nicht verloren gehen. Maybe we have to. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Because there's a place, there are places that we are going, we will be going to. That's the principles of success. The principles of management. We want to go into the one as well. Es gibt verschiedene Sachen, die zu diesem Prinzip gehören. Und es sind zum Beispiel die Prinzipien von Erfolg, die Prinzipien von Management, Dinge handeln, organisieren, So all this, before you know them, you are to understand what principle really means. Was, musst du aber vorher wissen, was Prinzip überhaupt bedeutet. That of success, you have to know also what success is. Du musst auch wissen, was Erfolg bedeutet im Christ Management, Gottes. You have to know what management is in Christ's world. Organisieren, you das see? Ist das im Königreich Gottes. You see, the joy, peace, you see, the principle of joy, principle of, you see, there are principle guiding all. Es gibt Prinzipien, forget it. Praise the Lord. Halleluja. Wenn du dich an Prinzipien hältst, wirst du nicht verloren gehen. You will not be confused. Du wirst auch nicht verwirrt sein. You will not be tired. Du wirst auch nicht müde werden. Who understand? If you know how to read it, wenn du if you know, sie lesen kannst, wenn du danach leben kannst. Just like Paul, just like Jesus. Paulus, wie Jesus. Like Peter and others. You know, Jesus was never confused. Jesus war nicht verwirrt. He was never depressed. Oder depressiv. He was never lost. Er war nicht verloren. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Stay by Christ's principle. Bleib bei dem Prinzip von Christus. Things come to influence you. Dinge werden kommen, um dich zu beeinflussen, um dich abzulenken. The way out of Christ. Und nicht aus Christus raus. But remain strong. Aber bleib stark. That just like Joshua, the book of Joshua said, Joshua 1. He said, remain strong. Never discouraged. Nicht entmutigt. You know that he told us how to have good success. Da steht, wie wir Erfolg haben. Praise the Lord. He said, don't be discouraged. Never remain strong. Wir sollen stark bleiben. Things will come to want to distract your attention, to want to influence you. Waffen werden sich gegen dich richten. To get you out. Um dich rauszuziehen. But remain strong. Aber bleib stark. Don't allow any fact to discourage you. Lass nicht Fakten entmutigen. Who understand? Don't allow any fact to tell you that Jesus is a liar. Die sagen, dass Jesus ein Lügner ist. Don't allow them to call Jesus a liar. Jesus ein Lügner nennen. Praise the Lord. Halleluja. Principles don't change. Tatsachen ändern sich. Or shift. Aber Prinzipien bleiben gleich. They are the same everywhere in the planet. Sie bleiben überall. They are the same everywhere in the planet. Egal, überall bleiben sie gleich. You know, Christ's principle here is the same Christ's principle in Ghana or Congo or Nigeria or America, everywhere. Egal, wo du Gott dienst, egal, wo du Jesus dienst, das Prinzip bleibt gleich. Principles are universal laws. Prinzipien sind allgemeine Gesetze. They don't respect the color of your skin. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast. Who understand it? They don't respect the color of your skin because it doesn't matter. You can't, it's not saying that. Das ist uninteressant. Your state, the state, you know, your statue, your economy statue. Wie viel Geld du verdienst. You know, your position in life. Oder wo du arbeitest. Your marital statue. Du verheiratet bist oder nicht. You know, you never see the country you are coming from. Das Land, wo du kommst. The family, who is your natural father. It doesn't see that. Das sieht es nicht. Can you see why I am qualified? Deswegen bin ich qualifiziert. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't care about your environment. Es ist egal, wo du wohnst. Ob in Nigeria, in Ghana, am Strand, im Principle Wald, in der Wüste. Prinzipien bleiben gleich. Amen. You remember Judges 6? Amen. Richter 6. Judges 6. Richter 6. I am from a poor family, said Gideon. Gideon hat gesagt, dass von einer armen Familie kommt. I am the last born. Und dass der Jüngste ist. But principle never see that. Aber Prinzipien sind diese Tatsachen. Wherever you are coming from, doesn't matter. Egal, wo du herkommst, ist egal. What matters is how you depend on Christ. Die Sache ist, wie verlässt du dich auf Jesus Christus? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Principles are greater than facts. Prinzipien sind größer als Tatsachen. They are not the same as facts. No one understands what principles really mean. Müssen wissen, was Prinzipien bedeuten. Please listen to the message again and again. Hört euch den Krieg nochmal an. Praise the Lord. Halleluja. All Christ's word, all His word, are our principle. Das Wort von Christus ist unser Prinzip. You know, he said in John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and life. That is our principle. Hat Jesus gesagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. No, the principles are more important than facts. Prinzipien sind wichtiger als Tatsachen. What the flesh called facts. Das, was das Fleisch Tatsachen nennt. You know, in number 13. In 4. We are not going there because of time. We are almost closing now. Amen. Mm-hmm. In number 13. 4. Mose 13. You know, despise. You know, evil report. They are evil report. Was fact. War eine Tatsache. It was the fact. Es war eine Tatsache. But the Bible call it evil report. Aber die Bibel nennt es einen Verruf. I thank God for Joshua and Caleb. Aber ich danke Gott für Joshua, that we are able to go to the principle. In der Lage waren, zum Prinzip zu gehen. That we are able to remember the principle. Wir haben schon das Prinzip erinnert. Amen. Amen. Ah, if you read that again and again, you can see how they were weeping. Weeping. You know, facts will make you weep. Tatsachen werden dich erschüttern. Facts will make you weep. Tatsachen werden dich erschüttern. Weep and regret. Sie werden dich schwächen. And hate, even hate God. Und dafür sorgen, dass du God wicked. Gott hasst facts. Und dich von ihm fernhältst. Amen. If you go and read it again. That's number 13. Amen. 4. Mose 13. They wept. Sie haben geweint. It is a fact that you are sick right now. Tatsache, dass du gerade krank bist. The principle is God is a healer. Das Prinzip ist, dass Gott unsere Heilung ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The principle is that the sickness did not come to kill you. Dass die Krankheit nicht da ist, mich zu töten. God told me some time ago. He said, what kills children are not sicknesses and diseases. What kills God's children is not sickness, it's not disease, it's not this cancer. He said, what kills his children is not believing him. Gott hat mir gesagt, dass das, was uns Kinder Gottes tötet, ist nicht die Krankheit an sich, sondern es ist der Unglaube an seine Heilung, die schon passiert ist. You know, all these sicknesses and diseases, they are under cause. Krankheiten sind Flüche. And the Bible says we have been redeemed from them. Aber die Bibel sagt, dass wir erlöst worden sind. Which means they cannot kill you. Das heißt, sie können uns nicht töten. But do you believe it? Aber glauben wir das? Do you believe Jesus? Glauben wir an Jesus? That by strife you will be healed. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. That you are not laboring to be healed. You labor to believe you are already healed. Dass wir nicht darum kämpfen, geheilt zu werden, sondern aus der Heilung herauskommen, dass wir schon geheilt sind. Darum kämpfen, zu glauben, dass wir geheilt sind. He said, yes, sickness is a disease. They kill unbelievers. Weil Krankheiten, ja, sie töten Ungläubige. But his children, what kill his children is not those things. Because those things have been paid for. Uns tötet, weil diese Krankheit wurde bezahlt. Jesus, have taken Jesus hat sie genommen. What kill his children, das, was uns tötet, is rebellion against him. Ist not believing der Unglauben, him, ist der, das Kämpfen not gegen ihn him, und sich auf ihn verlassen. Amen. Amen. Not see him more than every other thing. Ihn nicht mehr sehen als alles they andere. Put all that things in his, alles andere. The position that he's supposed to be in their life. Setzen wir auf den Thron, can aber you nicht get Jesus it? Christus. Praise the Lord. Halleluja. The principle is John 16. Before any problem, you are already healed. Vor irgendein Problem sind wir schon geheilt. Before any problem, you already have solution. Haben wir die Lösung schon. Christ is your solution. Christus ist unsere Lösung. Das ist das Prinzip. He is already your solution. Er ist schon deine Lösung. You are not praying to have solution. Wir kämpfen nicht darum, eine. Wir beten nicht you darum, pray eine Lösung to believe you already wir have beten solution. Und glauben daran, dass wir eine Lösung who schon understand? Haben in Christus. Praise the Lord. Halleluja. Remind yourself of him. Erinnere dich an Jesus. He that is in you, that's another der principle. In dir ist. Amen. Das ist ein anderes Prinzip. Praise the Lord. Halleluja. You know, Paul said that which is seen is temporary. You see, the unseen is eternal. Amen. Gesagt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ist für immer. Praise the Lord. Halleluja. Principle protect you from facts. Schützen dich vor Tatsachen. He protects you because fact is designed to come and steal, kill and destroy. Weil Tatsachen sind da, um zu töten, stehlen und zerstören. He's designed to steal, kill and destroy. Da, um zu töten, stehlen und zerstören. But principle protect you from schützen it. Dich davor. Amen. Amen. If you know principle and life, it will not allow your life to be operated and guided by facts. Wenn du Prinzipien kennst, dann wird dein Leben nicht von Tatsachen geleitet. Principles are permanent. Prinzipien sind beständig. Facts are temporary. Tatsachen sind zeitlich. That is why if you learn the principle. Wenn du das Prinzip lernst. If you are rooted in the principle. Wenn du im Prinzip verwurzelt bist. You can't handle facts. Wirst du in der Lage sein. Can you get it? If you are rooted in the principle, Christ's principle, you can handle facts. Im Prinzip. No fact can bring you down. Tatsachen. Oh, Daddy, thank you. Können. Instead of taking you away from Christ, he pushes you further to him. Who get it? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people will not see the joy, more joy in your life, more peace in you. They'll just, where is this coming from? Where is this one? They might even be thinking that you have won lotto. That you have what is more than lotto. Then lottery. Die Amen. Freude von dem Prinzip sehen in deinem Leben, obwohl Tatsachen um dich herum sind. Und sie werden das nicht verstehen können. Praise the Lord. Halleluja. Be rooted in the principles of Christ. Verwurzelt in den Prinzipien von Christus. It is then you can handle facts. Weil dann kannst du mit Tatsachen auch umgehen. The facts cannot remain. Tatsachen no, bleiben nicht. Facts never remain. Tatsachen bleiben nicht. It never, it might take time. But it never remains. Vielleicht braucht es eine Zeit. Whatever you are seeing outside, it might take time. But it never remains. Tage, Wochen, oh, Jahre, aber es bleibt nicht für immer. Praise the Lord. It never remains. Remember, Christ's word is our principle. Erinnere dich daran. Die Welt von Christus ist unsere Tatsache. Principles are the keys to successful navigation. Und Prinzipien show you the direction to go. Leiten uns. If you want to be successful, wenn don't du erfolgreich sein willst, dann folge nicht Tatsachen. Stop following facts. Hör auf Tatsachen zu folgen. Stop allowing facts to control you. Schon Tatsachen kontrollieren zu lassen. Don't walk by facts. Wandel nicht durch Tatsachen. Walk by faith. Walking by sight is walking by faith. Wenn wir durch per Sicht wandeln wir durch Tatsachen. What the man, what natural people call was natürliche Menschen Wahrheit nennen. What they call reality. Was sie Realität nennen. You don't walk by them. Wir wandeln nicht dadurch. You walk. Wir wandeln by Christ. Durch Christus. Praise the Lord. Halleluja. Don't allow faith to deceive you. Lass nicht zu, dass Tatsachen if you want die etwas vormachen. To continue. I finish the race. Wenn du das Rennen wenn du das Rennen erfolgreich beenden willst, don't allow facts to deceive you. Dann lass nicht zu, dass Tatsachen dich täuschen. Don't you know Hebrew 12? Don't allow facts to take you away from that race. Dass Tatsachen dich aus dem Rennen schmeißen. Don't see whatever is people are talking. They are talking. Das, was whoever Leute is reden, talking. Erzählen. They are the fun they are making. They are making. No, they make fun of sie machen you. Lustig über dich. Don't see, see Christ. Amen. There are facts that Satan wants you to distract you. Will, um dich don't walk by sight. Don't walk by fact. Durch das, was du siehst, wandle nicht durch Tatsachen. Walking by fact is walking durch by sight. Tatsachen zu wandeln heißt walk durch Glauben by zu wandeln. By Christ's principle. Wandle durch die Prinzipien von it Christus. Is a fact that you are poor. Es ist Tatsache, dass du arm bist. Remember, you know Joseph in Genesis 39. In 1. Mose 9. It was a fact that he was poor. Tatsache, dass er arm ist. You know that. But, you know, the principle is that he was das a prosperous war, dass er ein erfolgreicher Mensch war. Who get it? Es ein it is a fact that he was poor. You know, the people can Tatsache. See it. He was a slave. Er war ein Sklave und wurde verkauft. It's a fact. Es ist Tatsache. People, you know, got children. That fact does not belong to you. Get out of there. Aber diese Tatsache gehört dir nicht. Das ist nicht das, was du bist. Stop squeezing yourself under it. The fact. unter dieser Tatsache zu begraben, denn es wird dich zerstören. Es ist dein Zerstörer. Is very powerful, in fact. Der Teufel ist sehr mächtig. The fact that your account is red. Es ist eine Tatsache, dass es rote Zahlen gibt, nur rote Zahlen. That is a fact. You know our fact, the principle. His cry, you know. Joseph is a prosperous man. Josef ist ein wohlhabender Mensch, dem alles gelingt. That is the that is the principle. Das ist das Prinzip. God called him a prosperous man. Gott hat ihn einen wohlhabenden Menschen genannt. That's what God called him. Das sagt Gott über ihn. Und das sagt er über uns heute. Praise the Lord. Halleluja. You can't see the fact. Du siehst die Tatsache. But you know, can you see the principle? Kannst du das Prinzip sehen? Just like Elisha. So wie Amen. Elia. Allow the principle to take you through tough times. Lass uns das Prinzip dich durch schwere Zeiten bringt. You know, allow the principle. Lass uns das Prinzip von Christus dich durch schwere Zeiten bringt. Sometimes tough times will come. Es werden manchmal schwere Zeiten kommen. Aber sei verwurzelt. In that principle of Christ. Vom Christus. Allow him to take you through that. Lass uns, dass er dich da durchbringt. Praise the Lord. Halleluja. That is tough does not mean the end. Weil es hart ist, heißt nicht, dass es das Ende ist. You know, if day is going to break, the outside become even more darker. Es wird noch mal richtig dunkel, bevor es morgen wird. That problem get worse. Things get worse. That you know is something you know you don't believe it's no one can repair it any longer. That is not the end. Das ist nicht das Ende. Remember the three Hebrew boys. Erinnert euch an die drei hebräischen Jungs. The fire was so hot. Das Feuer war so heiß. But Jesus was still there. Aber Jesus war dennoch da. Who get it? Remember the principle. Erinnere dich an das Prinzip. Amen. Amen. The principle to take you. You see, the principle, allow the principle das to take das Prinzip, you through tough times. Dich durch schwere Zeiten bringen. It will give you peace. Es wird dir Frieden geben. It will give you joy, es wird dir Freude geben. All true principles are guidelines that take you to the real destination. The God that's Christ. Christ zum Willen Gottes. You see, amen. Amen. It will not take you to fake destination. There's also what is called fake destination. It will take you to the right destination. Das wird dich zum Willen Gottes bringen, nicht zum Willen Christ's principle is what we call fact. Amen. Das Prinzip von Christus. To finish it. Amen. Ist das. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we are close. We will.